concluderst du. Vor erbarmendem Vortrag. Gretchen, ja Gret, so vor Dürru, wer Tore in Werden, jo, in Werden füll av Sorg und List, der har du grettit øyetrett, da blive du om hjertet lett. Ti sorgen om den ender stor, i hine tåre verner bor.